hier raus in die weite Welt. Der letzte Tag in meinem Leben hat das Leid bestellt. Und der Neid im Feld, Leute geben mir Respekt. Gestern haben sie gehatet, heute finden sie mich fett. Ich bin weg, doch wohin? Will meine Freunde nochmal sehen. Ey, der Abschied fällt mir schwer, doch leider muss ich heute gehen. Unter Tränen besuche ich nochmal meine Fam, meine Eltern und Geschwister. Nur der Tod kann uns trennen und ich häng viel zu lange in den Armen. Doch ihr müsst jetzt stark sein, wie in der Kirche dieses Arm. Dieser Arm, welcher Arm wird der letzte für mich sein? Ihr wart immer für mich da, bitte jetzt nicht mehr weinen. Ich darf jetzt nicht mehr sein und verbring die letzte Zeit mit meiner großen Liebe allein und zu zweit. Und ich weiß, yes, ich verlasse dein Herz nicht. Guck, ich liebe dich, mein Engel, auch wenn jetzt dein Herz bricht. Heute ist für mich der letzte Tag auf Erden. Ich werde noch einmal Mutter und Vater ehren, mich ausgiebig bei ihnen bedanken. Ich liebe sie über alles, weil sie immer zu mir standen. Ruf meine Geschwister an, und zwar per Konferenz. Mach allen von den vier noch ein nettes Kompliment. Tut mir einen Gefallen, alle Streitigkeit beseitigen, um euch bei der Beisetzung wieder zu vereinigen. Ich denke gern zurück an alte Tage, was ich erreicht habe im Leben und auch an manche Blamage. Für mich stellt sich wirklich nur noch eine Frage: Warum ist das schon das Ende und nicht eine Passage? Unter meinen Engeln, ich geh jetzt andere Wege. Denk an mich, weil ich dich vom ganzen Herzen liebe. Mit emotionalen Zeilen erweise ich mir die letzte Ehre. Nun wiege ich im Wind wie eine halbreife Ehre.